schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. In Barbarorum ist man allerdings gerade beim Abmarsch. Also, alles fertig. Wird aber auch Zeit. Dann vorwärts. Marsch! Leise, wenn ich bitten darf. Doch schon am Tor des befestigten Lagers werden sie aufgehalten. Ein kleiner Trupp mit einem Gefangenen kommt ihnen entgegen. Halt! Guten Tag. Kamerad, ich bin in einem Auftrag unterwegs. Wir kommen von weit her. Ich bitte dich um Quartier für diese Nacht, bevor die Reise weitergeht. Nun ja, wir wollten gerade losziehen. Losziehen? Wer? Wohin? Wir gehen alle weg zum Manöver ins Hinterland. Und das Lager ist dann leer? Ganz verlassen? Nun, ja. Gehen wir, Centurio! Worauf warten wir noch beim Jupiter? Es ist schon spät! Ja, also dann, tut mir leid, das nächste Mal meldet euch vorher an. Ave. Niemand geht hier irgendwo hin. Ich reise im Sonderauftrag von Prätor Crassus Vampus, dem Gouverneur von Korsika. Und ich verlange eine Erklärung für diese verdächtige Hast. Wenn es euch nichts ausmacht, Centurio Pavulus, gehen wir schon voraus und ihr kommt danach, ja? Nein, nur nein, es macht mir was aus. Kommt mit in mein Zelt. Und ihr anderen wartet auf mich, es dauert nicht lange. Im Zelt des Centurio Parvulus wird dann erstmal der Sachverhalt geklärt. Heute ist doch der Jahrestag der Schlacht von Gergovia. Und zur Feier dieses Tages pflegen die Bewohner des benachbarten gallischen Dorfes alle umliegenden römischen Garnisonen anzugreifen. Und das lasst ihr euch gefallen? Aber natürlich nicht. Zur Abschreckung verlassen wir das Lager und ziehen ins Manöver. Seid ihr soweit, Centurio Pavlos? Die Kameraden werden nämlich schon unruhig und... Sind die denn tatsächlich so schlimm, die Gallier? Ja, ist ja egal. Ich trage jedenfalls die Verantwortung für den Transport eines Verbanden nach Korsika. Also bleibt er diese Nacht hier im Lager. Du und deine Garnison seid jedenfalls Cäsar gegenüber für den Mann verantwortlich. Ich hole ihn morgen früh wieder ab. Morgen? Und wohin gehst du heute? Zum Manöver. Wohin denn sonst? Aber das kannst du uns doch nicht antun. Die Gallier werden uns einzeln massakrieren. Und wenn sie erst sehen, dass wir einen Gefangenen hier haben, dann werden sie... Ave, Kamerad. Und vergiss nicht, dass du Cäsar gegenüber für den Verbanden die Verantwortung trägst. In dem kleinen gallischen Dorf treffen unterdessen die ersten Gäste ein. Seewirt! Asterix! Ich hab dir auch einen Schweizer Käse mitgebracht. Costa y Bravo! Ja, ole Obelix, ole Ambres! Verrat nix. Bist du extra aus Rom gekommen? Ich wollte den Sound deiner Stimme wieder mal hören, Tubalix. Oh, meinen Sound. Hör zu. Schön, nicht? T-Fax. Oh, See Big Boss. Um 5 Uhr T-Fix. Mach Tee für 2 Fix. Oh, relax. Ich sage, ist es nicht einfach wunderbar, zu begegnen uns wieder, Cousin Asterix? Schön Fix aus Lugdunum, Kneifix aus Massilia und dat Lunweifix aus Gesocribate. Alkoholix der Averna. Hallo, ich bin aufrichtig erfreut, dich wieder zu sehen. Auch die Frauen haben sich viel zu erzählen. Sieh an, Mai, das ist aber ein schönes Stöffchen, das. Ja, ja, das ist unsere Seide von daheim, aus Lugdunum. Da scheint ihr aber Schuhe neiden. Ombre, ich koche nur mit Olivenöl. Was tut ihr sagen? Ich nehme nur kochendes Wasser. Ich finde, es gibt einen köstlichen Geschmack zu allem. Die Themen der Männer dagegen sind etwas anders gelagert. Spinnerten Römern haben wir es aber gegeben, was? Und wie ihr euch damals in Genova im Schließfach der Bank versteckt habt. Asterix, Obelix. Guck doch mal nach, wie weit die Römer sind. Kinder, ich würde unseren Gästen gerne eine Rauferei bieten. Oh, aber ab Jahrestag von Gergovia verstecken sie sich doch normalerweise. Dabei könnten sie so schön mit uns feiern. Die spinnen die Römer. Wir fangen mit dem Lager Klein Bonum an. Doch dort? Oh, alles leer. Und im Lager Laudanum? Ist da wer? Auch im Lager Aquarium ist... Niemand. Wie wollen die Römer auch unsere Freunde werden, wenn sie genau an dem Tag abhauen, an dem wir sie verhauen wollen? Versuchen wir es noch in Babaorum. Wenn da auch keiner ist, dann müssen wir halt was ganz anderes mit unseren Gästen spielen. Kurz darauf erreichen die Freunde das befestigte Lager von Babaorum. Hör mal. Also, Centurio, dieser Kerl kommt einfach dahergelaufen, lädt seinen Ballast ab und verschwindet wieder. Wir müssen uns jetzt darum kümmern und uns außerdem zusammenhauen lassen. Und ihr seid damit einverstanden? Du wisst ganz genau, dass uns gar nichts anderes übrig geblieben ist. Pass auf, Centurio, ich habe nämlich eine Idee. Ihr bleibt hier und bewacht den Gefangenen. Wir gehen und stoßen zu unseren Kameraden. Und wenn man euch angreift... Ruhe! Wir bleiben alle. Die sind da. Die Knaben sind in Ordnung. Wir werden denen was bieten. Sie werden nicht bereuen, dass sie hier geblieben sind. Versprichst du, dass du ein paar Römer für unsere Gäste übrig lässt? Aber bitte von den schönsten. Na ja, aber du weißt doch, mit den Römern ist das wie mit den Austern. Die Kleinen sind oft die Besten. Nach dieser guten Nachricht wendet sich Majestix an die Gäste. Meine Freunde, jetzt wird der Zaubertrank unseres Druiden Miraculix serviert. Bravo! Auf unser Wohl! Man prostet sich zu, keiner kommt zu kurz, außer Obelix natürlich. So, nun sollt ihr sehen, wie er wirkt. Zur Feier des Tages greifen wir das Römerlager von Babaorum an. Vor dem Essen. Das macht Appetit. Oh ja, bravo! Das ist ein Wort. Kommt nicht zu spät zurück. Römer können warten, Wildschweine nicht. Im Lager Babaorum ist zur gleichen Zeit Waffenappell. Und dann sind da das große Monstrum. Der kleine Bösewicht, randvoll mit Zaubertrank. Wenn die sehen, dass wir einen Gefangenen haben, werden sie womöglich wütend. Hört bloß auf mit der Zähneklapperei. Beim Jupiter, das ist zu blöd. Ich lass mir schon noch was einfallen. Der Centurio Parvulus begibt sich ins Zelt des Gefangenen, der gefesselt auf einer Liege ruht. Hör zu. Ich nehme dir jetzt die Ketten ab. Und wenn sie dich erwischen, musst du ihnen sagen, versprich mir das. Du bist von ganz allein geflohen. Frag mich bloß nicht, warum. Warum ich das mache. Also geh. Du bist frei. Hey! Ich hab gesagt, geh, du bist frei! Also los jetzt, steh auf und geh, du bist frei! Erst nach der Siesta. Was heißt nach der Siesta? Es ist doch spät, Römer. Wenn ich dich jetzt Siesta halte, komme ich vor dem Schlafengehen nicht mehr dazu. Lässt du mich jetzt in Ruhe oder muss ich mich aufregen? Gehst du jetzt oder nicht? Sie kommen, O Centurio Parvulus, und bringen Freunde mit. Ihr könnt sie doch nicht gut warten lassen. Auf zum Jubiläum! Olé, olé, André! Ich sage, dieser magische Trank ist erstaunlich. Ist er nicht? Ja, er ist, aber ein bisschen scharf gewürzt. So weit, als bin ich betroffen. Ist er nicht? Den hier wollt ihr doch sicher nicht, oder? Er ist ein wenig fett. Ja, ja, ja. Ich bin viel zu fett. Obelix, denk an dein Versprechen. Lache nur, Asterix. Wenn man mir die Römer so auf der Platte serviert, meine ich immer, ich kriege nicht genug. Aber nach einem Dutzend höre ich dann doch auf. Also, kriege ich jetzt den Rest? Wer oder was geht hier vor? Wer bist du denn? Du bist kein Römer. Ich bin doch nicht ich. Man hat mich verbannt. Für heute Nacht bin ich als Gefangener in diesem Lager. Aber was den Schlaf angeht, scheint mein Begleitpersonal nicht die beste Wahl getroffen zu haben. Ein Gefangener? Ja, ja. Aber ihr könnt uns deswegen nichts mehr tun. Wir sind schon am Boden zerstört. Diesmal haben wir euch aber reingelegt. Was? Wie heißt du? Warum wurdest du verbannt? Ich heiße Osole Mirnix. Und ich bin aus Korsika. Was ist denn Korsika? Korsika? Korsika ist der Albtraum der Römer. Kapier, Dicker? Ich bin kein Dicker. Und ich bin auch der Albtraum der Römer. Hey, du bist leicht beleidigt. Aber du gefällst mir. Sei's drum. Also, Osole dir... Mir nix. Entschuldige vielmals. Also, Osole mir nix, komm mit in unser Dorf und nimm an unserem Festmahl teil. Hm? Da kannst du uns dann alles erzählen. Magst du das Wildschwein? Osole mir nix? Wie eigenartig. Dieser Name inspiriert mich zu einer Arie. Hör zu. Du armes Schwein, du warst so wild. Ich mag Wildschwein schon. Aber ihr bietet es nur aus Mitgefühl an. Aber nie im Leben. Na gut, wenn du nicht willst, ich nehme es dir gern ab. Ich habe dich beleidigt. Du bist stolz. Stolz und empfindlich. Du gefällst mir, Kleiner. Daher esse ich jetzt das Wildschwein. Jetzt hat er mich beleidigt. Erzähl uns was von deinem Land, Osole Mirnix. Es ist eine römische Provinz. Sie wird von einem römischen Gouverneur verwaltet, der jedes Mal für ein Jahr ernannt wird. Unter dem Vorwand der Steuererhebung plündert jeder Gouverneur innerhalb dieses Jahres unsere Korsika aus. Denn bei seiner Rückkehr nach Rom will er sich bei Cäsar liebgind machen. Ein ganzes Wildschwein aus Mitgefühl. Aber ich und meine Leute, wir holen alles wieder aus den Depots heraus, bevor der Prätor abreist. Und bis heute konnte Cäsar noch keine einzige Kastanie, unseren Hauptexportartikel, aus uns herausquetschen. Der gegenwärtige Gouverneur, der Prätor Crassus Vampus, ist der gierigste und grausamste von allen. Es gelang ihm, mich mit List und Tücke während meiner Siesta gefangen zu nehmen. Er verurteilte mich zur schlimmsten Strafe, zum Exil. Doch, mit eurer Hilfe werde ich noch vor der Ablösung des Prätors nach Korsika zurückkehren und alles zurückholen, was er gestohlen hat. Das würde ich ja gerne sehen, wie du das machst mit den Römern. Ja, gut, komm mit mir, Asterix. Und wenn du wieder hier bist, kannst du deinen Freunden erzählen, wie sich das bei uns abspielt, im schönsten Land der Welt. Einverstanden, aber nicht gleich. Zuerst wird geschlafen. Lass dich umarmen, Kleiner. Im Ernst, du gefällst mir. Schön, einverstanden. Morgen brechen Asterix und Obelix mit dir nach Korsika auf. Nach ihrer Heimkehr werden sie uns über dein Land und eure Methoden berichten. Nachdem am nächsten Morgen die Gäste verabschiedet sind, machen sich auch Asterix und Obelix zum Aufbruch bereit. Und warum darf ich ihn nicht mitnehmen? Das ist doch jedes Mal dasselbe. Weil Idefix zu klein ist, darum. Wir suchen euch schon überall, Kinder. Es ist doch wohl besser, wenn ihr aufbrecht, bevor die Römer wieder da sind. Vergisst nicht, dass unser korsischer Freund gesucht wird. Kommt! Hier, da hast du auch eine Flasche mit Zaubertrank, Ossole Mirnix. Als kleines und sehr nützliches Geschenk zum Andenken an deinen Aufenthalt bei uns. Ja, ich habe für dich auch ein kleines und sehr nützliches Geschenk. Ein kleiner Hund. Ich mag kleine Hunde. So habe ich weniger zu schleppen. Idefix ist in letzter Zeit ganz schön schwer geworden. Und du, mein lieber Obelix, du bist ein ganz schön Schlauer. Ja, so sind wir halt mal, Asterix. Gehen wir nun, oder? Was? Im Hafen von Massilia macht sich Ursula Mirnix auf die Suche nach einem geeigneten Schiff, das die Freunde gegen gutes Gold nach Korsika bringt. Er hat schnell Erfolg. In der Nacht will man absegeln. Bei völliger Dunkelheit erscheinen die Freunde am Schiff. Wer da? Vieni, vieni, vieni! Eieieiei! Ihr könnt an Bord. Komische Parole. Stimmt. Eure Kabine liegt im Zwischendeck. Legt euch schlafen. Wir legen sofort ab. Und so geschieht es. Während das Schiff auf die mondbeschienene See hinausgleitet, versammelt sich die Mannschaft leise vor der Kajüte unserer Freunde. Es sind gute Bekannte. Die Piraten. So, Jungs, wir sind weit genug von der Küste weg. Gehen wir sie ausplündern und dann über Bord mit ihnen. Hast du die Fackel? Gut. Captain! Oh, Captain! Was? Leise! Schaut nur! Die Gaga! Wenig später entfernt sich ein Ruderboot mit der Mannschaft leise von dem Piratenschiff. Gut, dass wir sie erkannt haben. Sie sind nicht aufgewacht. Ist doch schon was. Als am nächsten Morgen unsere Freunde an Deck kommen... Na nun... Niemand da. Das Schiff ist verlassen. Ja, ist doch alles in Ordnung. Wie die Sonne steht, segeln wir in der richtigen Richtung. Aber ich habe Hunger. Kommt mit. Ich habe mir in Massilia noch einen echten korsischen Käse angepackt, bei dem euch die Augen übergehen werden. Gespannt setzt man sich in der Kajüte zusammen. Und dann... Ja. Riecht nur, Freunde. Ich glaube, ich muss mich hinlegen. Bleib doch! Dieser Duft, dieser hauchzarte Duft nach Thymian und Mandeln, Feigen und Kastanien und dieser Hauch von Kiefer, dieser leichte Andeutung von Beifuß, diese Ahnung von Rosmarin und Lavendel, dieser Duft. Oh, ich rieche Korsika. Wir sind da. Und damit stürmte Ursula Mirnix an Deck und... Springt einfach über Bord. Digga, die spinnen, die Korsen. Ach was, los, hinterher. Riecht nur dieses Wasser. Schnuppert diesen Duft von Langusten, Seeigel und Heuschreckenkrebsen. Ich finde eher, dass es nach Römern riecht. Ist das da drüben nicht ein befestigtes Lager? Doch, rings um die Insel gibt es solche Vor. Aber so wie die Römer ins Innere vorstoßen wollen, stoßen sie auf Schwierigkeiten. Kein Grund zur Beunruhigung. Die Römer, die man uns schickt, sind das alles lauter Waschlappen. Strafversetzt. Nur in Aleria hat der Prätor ein paar Elitesoldaten. Gehen wir an Land! Oh, dieser Sand. Riecht nur diesen Sand. jetzt völlig ausgeschlossen, hier auch mal ein Wildschwein zu riechen? Ja, du hast recht. Gehen wir in die Berge zu meinem Dorf. Die Landung der Freunde wird von zwei römischen Legionären beobachtet, die sofort im Lager Meldung machen. Arme Centurio! Wir haben drei Männer gesehen, die heimlich nach Korsika eingedrungen sind. Sie haben zu diesem Zweck ein Schiff verlassen. Schon länger her. Nicht länger als ein Fußmarsch von der kleinen Bucht hierher. In Ordnung. Sehen wir uns das Schiff mal an. Das Schiff? Aber ich dachte, die Männer, die... Stodikus, du bist zwar der einzige Freiwillige in der Garnison, aber du tötest mir den Nerv. Wir wollen uns jetzt das Schiff anschauen und schreiben dann einen Bericht. Kurz darauf an Bord des Schiffes. Tatsächlich, das Schiff ist verlassen. Also gehen wir zurück und schreiben den Bericht. Centurio, da vorne ist ein Boot, voll mit Leuten. Ein Bericht nach dem anderen. Morgen kommen wir zurück und machen den Bericht über das Boot. Wenn es morgen noch da ist. Und während die Römer das Schiff verlassen, rudern von der anderen Seite die Piraten heran. Geht ihr voran, Captain, und berichtet uns dann. Beim Horn des Auerochsen. Ihr geht alle mit mir. Klar zum Entern. Kurz danach ist das Deck abgesucht. Keiner da. Nur aus der Kabine kommt so ein ganz komischer Geruch, wie von einem total vergammelten Käse. Freiwillige vor. Gut, gut, ich habe verstanden. Gib mir eine Fackel. Und dann stieg der Käpt'n todesmutig diesem explosiven Gestank entgegen. Es ist ein Käse. Die Römer sind unterdessen wieder an Land. Wir haben unsere Schuldigkeit getan. Wir können gehen. Gehen? Und was war das? Was war das? Ein Schiff kommt an, drei Typen hüpfen ins Wasser, das Schiff ist leer, es explodiert und andere Typen retten sich an Land. Ganz banal das alles. Da lohnt sich nicht mal ein Bericht. Da habe ich aber was dagegen, Centurio. Wir müssen dem Prätor Crassus Vampus in Aleria Bescheid geben. Beim Jupiter und beim Merkur willst du unbedingt Ärger? Bitte sehr, ich gebe dir den Auftrag, die Schwachköpfe, die da gerade etwas angesenkt aus dem Wasser steigen, nach Aleria zu führen. Unterdessen werden die Freunde im Dorf des Korsen empfangen. O Sole Mirnix, unser Häuptling, da bist du ja wieder. Sehr erfreut, dich zu sehen. Ich denke, dass wir schon Wahlen abhalten wollten, um einen neuen Häuptling zu haben. Die Urnen sind bereits gefüllt. Was? Die Urnen sind schon vor dem Wahltermin voll? Natürlich. Aber wir werfen sie ins Meer, ohne sie geöffnet zu haben. Und dann gewinnt der Stärkere. So ist das bei uns Brauch. Hört her! Ich stelle euch hiermit Asterix, Obelix und Idefix vor. Sie sind mitgekommen, um mal zu sehen, wie man bei uns mit den Römern umgeht. Apropos, gerade habe ich eine Sau fertig gemacht. Kommt mit zum Essen. Das ist eine gute Idee. Also, wie ist die Lage? Die Lagerschuppen von Aleria sind angefüllt mit Beute aus den Raubzügen vom Prätor Crassus Vampus. Wir haben nur noch sehr wenig Zeit. Er kehrt bald nach Rom zurück. Warum greift ihr denn nicht sofort an? Aleria ist gut befestigt. Wir müssen zunächst die Leute aus den angrenzenden Dörfern zusammentrommeln. In dieser Angelegenheit war ich unterwegs, als ich im Dorf von Azurix geschnappt wurde. Azurix? Die Sippe von Azurix und meine sind verfeindet. Aber trotzdem hätte ich mir nicht träumen lassen, dass mich Azurix an die Römer verkaufen würde. Es ist überhaupt nicht erwiesen, dass er's getan hat. Die Azurix-Bande ist zu allem fähig. Aber warum sind die denn verfeindet? Das weiß keiner mehr so genau. Die Alten erzählen, dass der Großonkel von Ursule Mirnix ein Mädchen aus der Sippe von Psychotherapix geheiratet hat, in das jedoch ein angeheirateter Vetter des Großvaters von Azurex verliebt gewesen sein soll. Andere wieder behaupten, es sei wegen eines Esels, den der Urgroßvater von Azurex dem Schwager des Busenfreundes von Ursule Mirnix nicht bezahlen wollte, weil er angeblich hinkte. Der Esel, nicht der Schwager des Busenfreundes von Ursule Mirnix. Jedenfalls ist die Sache ungeheuer ernst. Zur gleichen Zeit in Aleria. Ave Praetor, dieser Mann da hat dir was zu sagen. Ich bin ein ehrbarer Seemann, der die Route Massilia Corsica befährt. Und ich habe drei Passagiere gehabt, die urplötzlich verschwunden sind, nachdem sie mein Schiff mit einem furchtbar stinkenden Käse in die Luft gesprengt hatten. War das ein korsischer Käse? Jedenfalls war ein Passagier Korse. Er wurde Ursule Mirnix genannt. Mirnix? Ja, richtig. Nicht Mirnix, sondern Mirnix. Bei ihm waren zwei Gallier. Regelrechte Schrecken der Meere. Wo sind die hin? Ich habe gesehen, wie sie ins Landesinnere vorgedrungen sind, Richtung Gebirge. Wenn diese Leute vogelfrei sind, bitte ich um die Ehre, an der Jagd teilnehmen zu dürfen. Vogelfrei? Ursule Mirnix ist der allerschlimmste aller Banditen. Er will die Abgaben an Cäsar stehlen. Ich habe den Kerl verbannt. Wir müssen ihn zu fassen kriegen. Prätor, ich fasse dir den Ursule Mirnix. Mirnix. Du bist neu hier. Ja, ich habe mich freiwillig nach Korsika gemeldet, weil ich dachte, hier wird man schneller befördert. Ist auch so. Hiermit ernenne ich dich zum Anführer der Patrouille, die den Banditen suchen geht. Sein Dorf ist das erste in dem kleinen Tal im Westen. Immer rechts halten. Ich brauche aber noch ein paar Leute. Kein Problem. Ich lasse zum Essen blasen. Da kommen immer ein paar, um nachzusehen, was es gibt. Die kannst du mitnehmen. Im Dorf der Korsen hat man zu Ende gespeist. Marmelada, gib uns noch Wein. Ja, gern. Danke. Waggon liegt's. Ich komme. Sag deinem Freund, er soll aufpassen. Waggon liegt's. Mag es nicht, wenn man respektlos mit seiner Schwester umgeht. Aber er hat es doch nicht an Achtung fehlen lassen. Doch. Er hat sie angesprochen und auch noch dazu gelächelt. Aufpassen. Oh, Ursule Mirnix, da kommen ein paar Römer. Gut. Wir schlagen uns in die Büsche. In die Büsche? Ja. Und dann verirren sich die Römer darin. Ihr werdet's ja sehen. Und die römische Patrouille schleicht sich an. Fertig machen zum Festnehmen. Er erwartet uns nicht. Ganz bestimmt nicht. An dieser Frage bin ich desinteressiert. Ich auch. Ich fühle mich nicht angesprochen. Ich auch. Seht ihr, das Dorf ist ruhig. Wir fangen gleich mit dem ersten Haus da unten an. Und so geschieht es. Ja, bitte? Ave, im Namen des Prätors Crassus Vampus, des Stellvertreters Julius Caesars auf Korsika, muss ich eine Haussuchung machen. Geh zurück ins Haus, Marmelada. Ja, also, ich sagte Ave und dass ich im Namen von Prätor Crassus Vampus, Stellvertreter Julius Caesars auf Korsika... Du hast meine Schwester angesprochen. Ach, ich wusste nicht. Ich mag es nicht, wenn man meine Schwester anspricht. Oh, jetzt wird's heiter, Kameraden. Aber eure Schwester ist für uns uninteressant. Ich wollte nur... Was? Sie gefällt dir nicht, meine Schwester? Aber doch, sie gefällt mir natürlich. Aha, meine Schwester gefällt dir also. Haltet mich, oder ich bring den Kerl um. Ihn und seine Schwachköpfe. Haut bloß ab, wir versuchen ihn zurückzuhalten. Bitte weg. Wir gehen ja schon. Wir sind ja schon weg. Marmelada, lass dich nicht wieder beim Schäkern mit Römern erwischen. Im Wald geht unsere Patrouille langsam die Puste aus. Ach, mach dir nichts draus. Der Bandit hat sich bestimmt sowieso schon in die Büsche geschlagen. In die Büsche? Warum hast du das nicht früher gesagt? Wir durchsuchen das Dickicht. Den Buschwald durchwühlen? Das ist doch verrückt. Wer desertiert, bekommt, was er verdient. Was verdient denn so ein Deserteur? Und in einiger Entfernung? Wie findest du dich in diesem Dickicht überhaupt zurecht, O Sole mir nix? Aber sehr gut. Ich ließ euch nur einen kleinen Umweg machen, denn ich suchte... Aber da ist er ja, der Sesterz. Den habe ich hier letztes Mal verloren. Obelix, geh nicht zu weit. Man kann ja hier keinen Meter weit gucken. Es ist wegen Idefix. Gerade war er noch hier. Idefix! Idefix! Oh, solle mir nix. Der Obelix hat Idefix verloren. Macht nichts. Wir gehen einfach den gleichen Weg zurück. Wo sind denn unsere Spuren? Habt ihr es gehört? Stimmen. Wir sind auf dem rechten Pfad. Studikus, raschel nicht so. Habt ihr zufällig Idefix gesehen? Idefix? Wer ist das denn? Asterix, da ist jemand, der Idefix nicht kennt. Was hast du da getrunken, Asterix? Ein bisschen Zaubertrank, Osolimir, nix. Wo sind Sie, Obelix? Ich habe einen Asterix. Auch mein Jupiter! Gibt es denn hier noch mehr? Da ist Idefix. Auf, Freunde! Mir nach! Oh ja! Jetzt, wo ich Idefix wieder habe, sehe ich keinen Grund zum längeren Verweilen. Wir gehen zurück, erstatten dem Prätor Bericht und kehren mit Verstärkung zur Festnahme der Banditen zurück. Du bist ja blöd. Wir müssen doch zuerst mal den Weg zurückfinden. Wir fassen uns an den Händen, Kinder. Beim Jupiter, hier wimmelt es ja nur so vor Schweinen. Eine Römerstraße. Ein Kaiserreich für eine Römerstraße. Auf dem Weg durch das Dickicht sammelt Obelix ein paar Wildschweine, die man dann im Schutze einer Höhle gemeinsam verzehrt. Jetzt müssen wir nur noch auf die Vertreter der anderen Sippen warten, damit wir den Angriff auf Aleria organisieren können. Die aus meinem Dorf benachrichtigen Sie. Hoffen wir, dass der Prätor inzwischen seine Beute nicht in Sicherheit bringt. Also feststeht, dass Idefix und ich die Büsche mögen. Die sind voller Schweine und Römer. Zur gleichen Zeit im Büro des Prätors von Aleria. Die Tatsache, dass du der einzige Legionär aus Korsika bist, empfiehlt dich für diese heikle Mission. Wenn du deine Sache gut machst, Salamix, wirst du es nicht zu bereuen haben. Oh, ja. Die Korsen werden Aleria angreifen, um die Lagerhäuser zu plündern. Oh, ja. Aber ganz unter uns, du wirst alles aus den Schuppen abtransportieren und auf die große Galeere verfrachten, die im Hafen liegt. Die große Galeere, oh ja. Du wirst die korsischen Gefangenen zu Hilfe nehmen, die die Römerstraße bauen. Die Römerstraße, oh ja. Zum Lohn für ihre Arbeit werden die Gefangenen freigelassen. Aber Achtung, die Garnison darf das nicht spitz kriegen. Oh nein. Nein, denn so wie das Schiff voll ist, gehen wir an Bord und verlassen Korsika. Die Garnison kann dann die leeren Depots verteidigen. Es muss die ganze Nacht durchgearbeitet werden, verstanden? Nein. Also gut, gehorch mir und dann wirst du mit mir nach Rom fahren. Dort bekommst du Geld und Ehre. Oh ja? In der Höhle im Dickicht von Korsika hat man unterdessen gut gespeist. Da... Oink! Noch ein Schwein? Nein. Das ist Violoncellix. Ein Sippenvorstand. Oink! O sole mir nix! Violoncellix! Oink! Das ist Macaronix. Komm rein, Macaronix! Oink, oink, oink, oink, oink! Habenix, Mineralogix, Apatix, Sephomix, Alestrix. Und wer war das? Das? Das war doch ein Schwein. Am nächsten Tag strömen die Korsen aus den Dörfern, von den Bergen, aus dem Unterholz, von überall her in die weite Ebene von Aleria. Sie bilden ein riesiges Heer. In der Garnison ahnt noch niemand etwas. Herr Salamix, gehst du zum Dienst? Oh nein, ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Du? Du hast gearbeitet? Die ganze Nacht? Was denn, wenn man fragen darf? Oh nein, der Prätor hat mir untersagt, euch zu sagen, dass wir die Depots räumen. Wie? Der Prätor lässt heimlich die Schuppen leeren? Er hat die Absicht, sich abzusetzen und uns hier allein zu lassen? Wer hat euch gesagt, dass wir alles auf eine Galeere verladen, bevor die Korsen angreifen? Raus mit der Sprache, wer hat's gesagt? Kurz darauf. Prätor! Wir verlangen den Prätor Crassus Vampus zu sehen! Warum macht ihr solchen Lärm beim Jupiter? Du lässt die Lagerhäuser leeren! Du willst uns den Korsen preisgeben! Sie werden uns angreifen! Wer sagt denn sowas? Ja, das wüsste ich auch gar zu gern. Vielleicht der Kapitän von der Galeere, auf der wir verduften wollten, der... Halt's Maul! Meine Lieben! Die Korsen werden nicht angreifen. Ihr werdet doch nicht glauben, was die Spatzen von den Dächern pfeifen, oder? Doch eben jene Korsen, von denen hier gerade die Rede war, versammeln sich just in dem Moment vor den Toren Alerias. Nun werdet ihr sehen, wie wir das machen mit den Römern. Vorwärts! Nicht so schnell! Azurix! Oh ja, Azurix! Mit welchem Recht übernimmst du hier das Kommando? Man kommandiert nämlich nicht mehr, wenn man sich wie eine Drossel von den Römern fangen lässt. Du hast mich verkauft! Sag das nochmal! Erledig das doch später. Die Römer gehen vor. Ich kämpfe aber nicht unter dem Oberbefehl einer Drossel. Sag das nochmal. Ich hab genug. Wir wollen vor das Erste mit der Schlacht fertig sein. Austerlitz hat recht. Ja, Austerlitz hat ganz recht. Ja. Ich hab eine Idee. Wir halten jetzt die Wahl ab. Dann wissen wir, wer Chef ist. Violoncellix hat recht. Hat jemand eine gefüllte Urne dabei? Was für eine Frage! Oh, gute Idee! Na was nun? Entscheidet euch, ich bin müde! Ja, ich bin auch müde, ich bin sehr müde. Gehen wir! Gehen wir! Und dann geht alles ziemlich schnell. Ein kurzer Alarmruf. Alarm! Alarm! Die Korsen! Ein Haufen Korsen direkt vor der Stadt! Die Legionäre stürmen hinaus und treffen auf Asterix und Obelix. Sieh dir das an. Ich habe sie mitgebracht, um ihnen zu zeigen, wozu wir hier imstande sind. Und jetzt zeigen sie es uns. Ausgerechnet welche von Kontinent. Gehen wir. Das andere klären wir später. Wir sind da, Kameraden. Ach, wir haben euch nicht gerufen. Hier sind wir die Gäste. Denkt an die Austern. Die Größten sind für uns. Ach, merkwürdig. Und ich dachte, die Kleinsten sind die Besten. War das nicht ein guter Witz? Ein Witz? Suchst du was, O Sole Mir Nix? Den Prätor Crassus Vampus. Ich habe ein Wörtchen mit ihm zu reden. Er ist zum Hafen gelaufen. Hinterher, Obelix! Der Prätor hat die Galeere der Piraten fast erreicht. Leinen los! Leinen los! Nicht so hastig! Nicht so hastig! Doch, schnell, schnell die Leinen! Kapitän, da, schaut! Leinen los, schnell! Leinen los! Ach, hab ich doch gesagt! Leine los! Es kommt zu einer kurzen, aber heftigen Begegnung. Danach ist der Prätor verschwunden. Und jetzt? Leinen los! Ach, das lohnt nicht mehr. Während das Schiff der Piraten es sich auf dem Grund des Hafenbeckens bequem macht, wird Ursula Mirnigst vorgeführt. Prätor, wir lassen dich und deine Mannen leben. Schon damit ihr Cäsar erzählen könnt, was ihr hier erlebt habt. Wir holen uns aus deinen Depots alles zurück, was du uns gestohlen hast. Das soll deinem Herrn und Meister eine Lehre sein. Julius Cäsar wird sich rächen. Sag Cäsar, dass er, egal auf was er aus ist, niemals Kaiser wird. Denn ein Kaiser, den die Korsen akzeptieren, muss Korse sein. Geh! Ja, bravo! Bravo, recht hat er! Oink! Und jetzt zu unserer Aussprache, Ursule Mirnigst. Azurix! Warum beschuldigst du mich? Ich hätte dich an die Römer verkauft. Du hast als einziger gewusst, dass ich in dein Dorf komme. Und die Römer sind auch gekommen, während meiner Siesta. Wir haben nicht gewusst, dass sie kommen. Wir haben die Zeit deiner Siesta benutzt, um Vetter Galgenstrix Essen zu bringen, der sich wegen der Geschichte von der Großtante von Allestrix schon seit 30 Jahren im Buschholz versteckt. Möglich. Aber dann bleibt immer noch die Sache mit deinem Urgroßvater, der den Esel nicht bezahlen wollte, der... Aufhören! Aufhören mit den alten Geschichten. Ihr habt gemeinsam gegen eure Unterdrücker gekämpft und ihr werdet es weiter tun müssen, damit ihr frei bleibt. Also gebt euch die Hand. Und tatsächlich, die beiden verfeindeten Männer schütteln sich die Hand. Hoch, Ursula Mirnigst! Hoch, Azurix! Hoch, Asterix! Das ist ein Grund zum Feiern! Ja! Und es wird gefeiert. Halja! Wir sind glücklich, eure Gastgeber gewesen sein zu dürfen. Umso mehr, als es euch gelungen ist, ein wahres Wunder zu vollbringen. Denn die Römer zu schlagen ist nichts Besonderes. Aber zwei Sippen miteinander auszusöhnen, das ist wunderbar. Diese unnötigen ewigen Streitereien wird es auf Korsika nicht mehr geben. Na, umso besser. Und nun, Ursula Mirnigst, machen wir uns auf den Heimweg. Was für ein Geschenk würdet ihr gern als Andenken mitnehmen. Diesen entzückenden kleinen Hund, bitte. Und während Asterix und Obelix und natürlich Idefix das Dorf verlassen... Ha, Azurix, Vetter Allestrix und ich wüssten gar zu gern, wo dein Vetter Galgenstrix ist. Wir haben mit ihm zu reden. Sag ich nicht, hab nix. Das wird dir noch leid tun, Azurix. Bleibt noch anzumerken, dass infolge dieser reichlich verwickelten Angelegenheit einer der Nachfahren der Sippe Azurix letztes Jahr von der korsischen Gendarmerie gefasst wurde. Er hatte sich im Gebüsch hinter einem Motel versteckt. Einige Zeit später ertönt in einem gewissen kleinen gallischen Dorf der Ruf: Sie sind da! Sie sind da! Na, Kinder, was? Schön da unten? Oh ja, sehr schön, sehr schön. Da gibt's einfach alles. Berge, Wälder, Wildbäche, Büsche und seit unserem Aufenthalt auch ein paar sehenswerte römische Ruinen. Und außerdem gab es dort eine Menge sympathischer Schweine. Wie immer liefert die Rückkehr unserer Freunde auch diesmal den Anlass für ein wunderbares Gelage unter den Sternen. Ja! Wo uns eine Idefix. Wer hält hier stark? Feuer!